Ein neues Imperium. Wenn ein Imperium untergeht, dann erhalten die eroberten Völker nicht einfach ihre Freiheit zurück. Oft haben die Eroberten sich so stark verändert, dass sie ihren Vorfahren kaum noch ähneln. Und außerdem wird ein untergegangenes Reich oft einfach durch ein anderes ersetzt. Als das Römische Reich fiel, erlangten die Karthager ihre Unabhängigkeit jedenfalls nicht zurück. Sie wurden von den Vandalen erobert. Nach einiger Zeit wurden die Vandalen dann von den Griechen besiegt und Karthago wurde Teil eines neuen griechischen Reiches, das sich, um alle zu verwirren, Römisches Reich nannte. Die Griechen empfanden sich nämlich als Römer. Schließlich nahmen die Araber das griechisch-römische Reich ein und eroberten Karthago, das damit Teil des Arabischen Reiches wurde. Zunächst gefiel den Karthagern dieses Arabische Reich nicht. Sie waren ja Christen und sprachen Latein. Die Herrscher des Arabischen Reiches dagegen sprachen Arabisch und glaubten an eine neue Religion namens Islam, gegründet vom Propheten Mohammed. Außerdem zerstörten die Araber Karthago und bauten in der Nähe eine völlig neue Stadt, Tunis. Doch all die neuen Generationen von Karthagern, also auch Augustinus' Nachfahren, gewöhnten sich nach und nach an das Leben in Tunis. Sie betrachteten sich nicht mehr als Karthager oder Römer, sie sprachen weder Phönizisch noch Latein und sie glaubten weder an Baal noch an Jesus. Sie sprachen Arabisch und glaubten an Mohammed und den Islam. Sie empfanden sich als muslimische Araber und gaben sich muslimische Namen wie Mohammed, Abdallah und Fatima. Und jetzt stell dir mal einen muslimischen Jungen vor, nennen wir ihn Abdallah, der hunderte Jahre später seine Ziegen zwischen den Ruinen Karthagos weidete. Ob er wohl, während er über die Trümmer des Baal-Tempels und der christlichen Kirchen lief, von Augustinus empörtem Geist heimgesucht wurde? Ob der alte Geist ihn drängte, seinen Namen, seine Sprache und seine Religion zu ändern? Oder ob er ihm nur lächelnd zuflüsterte, »Homo sum, humani nihil a me alienum puto«.